schuld, das ist es, was du machst. Du bist ein mieses kleines Arschloch. Mal ganz vorhergesagt, und dein, deine Liedage aus dem Fernseher gewinnt. Danke.